der Maybach im Winter. Und mein Lehrer war Nazi, Digga, Heil Hitler. Great Gatsby, bin ein steinreicher Wichser. Straight to heaven, baby, cry me a river. Deutsche Rapper machen jetzt auf YouTuber. Ich lauf rein in dein Café wie ein School-Shooter. Deine Chaya tanzt im Internet zu Renegade. Meine Chaya hat Russian Lips und ein Ozempic Face. Sprech mit Escrow Agents und Business Angels. Währenddessen suchst du den Sinn des Lebens. Triff mich in Le Mans, bring den Grand Cru Margot. Pack den Aventador vom Chateau. Steine glitzern wie der Maybach im Winter. Und mein Lehrer war Nazi, Digga, Heil Hitler. Great Gatsby, bin ein steinreicher Wichser. Straight to heaven, baby, cry me a river. Steine glitzern wie der Maybach im Winter. Und mein Lehrer war Heil Hitler. Great Gatsby, bin ein steinreicher Wichser. Straight to heaven, baby, cry me a river.